السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadens und des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Heute machen wir weiter mit dem 40. Unterkapitel von Kitab al-Salah, vom Buch über das Gebet. Wir sind auf der Seite 274 angekommen, am Hadith Nummer 532. Abu Dawud rahimahullah ta'ala sagte, wenn der Adhan vor Eintritt der Zeit ausgerufen wird. Hier stellt sich natürlich die Frage, wie handelt man in Bezug auf den Adhan an sich und wie geht man dann damit um, wenn die Zeit tatsächlich eingetroffen ist. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma berichtet, dass Bilal einmal vor Beginn der Morgendämmerung den Adhan ausrief, da ordnete ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam an, hinterher zu rufen, der Diener hat geschlafen. Musa fügte hinzu, daraufhin kehrte er zurück und rief aus, der Diener hat geschlafen. In dieser Überlieferung geht es also um den Adhan vor Eintritt der Fajr Dämmerungszeit, der Morgendämmerungszeit. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder es gab eine Phase, in der es tatsächlich nur einen Adhan für den Fajr gab. Denn wir wissen ja, es gibt ja für den Fajr zwei Adhan, einen vor der Zeit und einen zur Zeit. Oder der erste Adhan vor dem Fajr wurde schon ausgerufen und in diesem Fall hat er den zweiten auch zu früh ausgerufen. Wie dem auch sei, es geht hier um den Adhan zu Beginn der Morgendämmerung und dieser wurde zu früh ausgerufen und davon hängt ja das Salah ab und auch das Fardsalah und auch das Siyam ab und deswegen muss dieser Fehler korrigiert werden. Dieser Fehler wurde öffentlich begangen, aber er muss korrigiert werden. Und idealerweise von der Person, die den Fehler gemacht hat. Und dann sind alle Sachen wieder in Ordnung. Und was bedeutet, der Diener hat geschlafen? Alla inna al-abda qad nam, hat er zweimal ausgerufen. Alla inna al-abda qad nam, damit soll gemeint, damit soll gesagt werden, wie es auch in der Fußnote heißt, dass er seine Schläfrigkeit bewirkte, dass er vermeintlich die Morgendämmerung sah. Das heißt, in seiner Müdigkeit dachte er, die Fajr-Zeit wäre eingetroffen, aber sie ist gar nicht eingetroffen. Weil normalerweise, wenn man verschläft, dann würde ja die Zeit schon lange eingetroffen sein, würde man denken. Ja? Aber das ist nicht damit gemeint, sondern aufgrund seiner Schläfrigkeit wachte er auf, dachte, es wäre schon Fajr. Und das Problem ist ja, beim Fajr, du musst ja den Moment abwarten, wo es hell wird. Und diese, wie soll ich sagen, die Sache, die beobachtet man. Okay? Die beobachtet man. Und wenn man das beobachtet und dann sieht, dass es langsam heller und heller wird, dann weiß man, okay, das ist die Fajr-Zeit. Aber wenn man plötzlich nachts schaut und die Zeit vorher nicht beobachtet hat und man vergleicht es sozusagen mit dem Bild, was man vielleicht einen Tag vorher oder so im Kopf hatte oder in dem Moment gab es eine helle Erscheinung, weil der Mond heller leuchtete und so weiter und so fort, dann könnte man meinen, dass schon Fajr ist, aber obwohl noch kein Fajr ist. Entscheidend ist hier, wie wir sehen können, dass man seinen Fehler, den man gemacht hat, korrigieren muss und dann ist inshallah ta'ala die Sache erledigt. Aber diese Überlieferung sagt nichts aus über die Zeit, als die Morgendämmerung eintrat, was er dann gemacht hat Und wir sagen, grundsätzlich gilt, dass alles so bleibt, wie es war. Das heißt also, normalerweise wird der Adhan ausgerufen, wenn die Fajr-Zeit eintrifft. Also, auch wenn das hier nicht überliefert worden ist, gehen wir davon aus, dass sie den Adhan noch einmal ausgerufen haben, als die Zeit eingetroffen ist. Aber es gibt keinen Grund zu sagen, dass sie keinen zweiten Adhan ausgerufen haben. Okay? Und deswegen, es gibt eine Regel, die Tatsache, dass es nicht überliefert worden ist, heißt ja nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Sondern wenn nicht überliefert worden ist, gehen wir davon aus, dass es so ist wie jeden Tag. Okay? Die nächste Überlieferung, Nafi berichtet, ist ein Muadzin von Umar, radiallahu anhu. Man nennt ihn Masruh, den Gebetsruf einmal vor der Morgenzeit ausrief. Dann ordnete ihm Umar an und so weiter. Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe. Abu Dawud sagte, Hammad ibn Zayd berichtet dies über... Also die zweite Überlieferung bedeutet, dass es, zur Zeit von Umar al-Khattab stattgefunden hat. Und es kann ja, es gibt ja kein Problem, also es kann ja mehrmals stattgefunden haben, so etwas. Abu Dawud rahimahullah sagte, Hammad ibn Zayd berichtet dies über Ubaidullah ibn Umar, über Nafi' oder jemand anderen, dass ein Gebetsrufer von Umar, den man Masruh oder anders nannte und so weiter. Abu Dawud sagte, Ad-Darawardi berichtet über Ubaidullah ibn Nafi' über Ibn Umar, radiallahu anhuma, dass er sagte, Umar hatte einen Gebetsrufer, den man Mas'ud nannte. Dann erwähnte er in etwa dasselbe und dies ist authentischer als das andere. Also, als würde Abu Dawud uns sagen, es geht hier eher um etwas, was danach stattgefunden hat. Und so oder so, entscheidend ist für uns, dass der Fehler korrigiert wurde. Ja? Wenn wir sagen, heißt es, dass diese Überlieferung marfu' ist, dann können wir uns, sagen wir mal, sollten wir uns eher an den Wortlaut halten, der so da überliefert ist. Ja? Aber wenn es einfach nur darum geht, wenn die Überlieferung mauquf ist, also auf Umar radiallahu anhu, dann können wir sagen, das ist keine prophetische Vorgabe, diesen Wortlaut so zu nennen. Aber besser ist es, weil er ist ein Khalifa Rashid. Aber wenn man was anderes sagen würde, dass die Leute es verstehen, ja, weil das eine wirklich ungewöhnliche Angelegenheit ist, dann ist es Hauptsache, man korrigiert den Fehler und am besten ist, man macht es dann so wie überliefert. Wallahu. Bilal berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, ruf den Adhan erst aus, wenn du die Morgendämmerung so klar siehst. Er breitete dabei seine Hände horizontal aus. Ja, die Bewegung ist natürlich jetzt hier nicht überliefert worden, okay? Aber wenn es heißt, er breitete seine Hände und auf Arabisch yadayhi, kann bedeuten von den Fingerspitzen bis zu den Schultern. Also offensichtlich machte er so eine Bewegung, dass er zeigt von ganz rechts nach ganz links. Und das ist ja der horizontal. Ja? Im Gegensatz zu vertikal. Okay? Und der Hinweis ist wichtig, weil das ist einer der Unterschiede zwischen dem Fajr Sadiq und dem Fajr Kadhib. Ja? Zwischen dem Fajr von, also das heißt zwischen der wahren Morgendämmerung, ja, und diesem sogenannten zodiakalen Licht, dieses vertikale Licht bei Nacht, das nicht den Beginn der Fajr-Zeit darstellt. Einer der Unterschiede ist eben, der eine ist vertikal, der andere ist horizontal. Und ein zweiter wesentlicher Unterschied ist, dass der das vertikale Licht der Beginn des Sonnenaufgangs ist, beziehungsweise es wird immer heller. Nachdem wird es immer heller. Beim anderen Licht wird es wieder dunkel. Und ja, auf jeden Fall, das ist die entscheidende Sache. Deswegen sehen wir hier einen Hinweis darauf. Und auch ein Hinweis, dass, als er gesagt hat, hatta la tu'adhin hatta yastabina lak. Das heißt, ruf den Adhan erst aus, wenn du die Morgendämmerung so klar siehst. Und dann machte er dieses Zeichen. Ja, das weist auch dahin, wenn man also im Zweifel ist, dann gilt es eben noch als Nacht. Dann lieber nicht Adhan ausrufen, bis es sicher ist. Okay. Und das hilft uns auch, gerade wenn wir in Situationen sind, wo die Menschen sich unklar sind, ist jetzt schon Fajr-Zeit, ist noch keine Fajr-Zeit. Ja. Denn der Mensch geht immer auf Nummer sicher. Er geht auf Nummer sicher beim Gebet, damit er rechtzeitig betet. Er geht auf Nummer sicher beim Fasten, damit er rechtzeitig fastet. Und beim Fasten ist es genau umgekehrt. Er nimmt die frühere Zeit, wenn er sich nicht sicher ist, als die Spät. Ansonsten, wenn jemand sich auskennt und guckt, dann verlässt er sich auf das, was er sieht. Wallah. 41. Adhan eines Blinden. Aisha berichtet, radiallahu anhu. Aber bevor wir sagen, die Frage ist natürlich, ist der Adhan eines Blinden überhaupt gültig, weil er die Anzeichen der Gebetszeiten nicht erkennen kann? Das ist die Frage. Und die Antwort lautet, Aisha berichtet, radiallahu anha, dass Ibn Maktum ein Muadzin des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam war und er war blind. Was gibt es Schöneres als eine Antwort mit einem Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und natürlich, erstens entnehmen wir daraus, dass es rechtens ist, dass man einen blinden Muadzin hat und dass man ihm auch vertrauen darf, wenn er den Adhan ausruft. Und auch logisch entnehmen wir daraus, ist ja etwas eindeutig, dass der Blinde sich wohl kaum verlässt auf das, was er sieht, sondern verlässt auf das, was ihm mitgeteilt wird. Insofern ist das vollkommen in Ordnung. 42. Nach dem Adhan die Moschee verlassen. Nachdem wir jetzt nun festgestellt haben, dass die Gebetszeit eingetroffen ist, ist ja für uns klar, dass das die erste Regelung ist, die erste neue Regel ist, jetzt darfst du ein gültiges Fardgebet verrichten. Aber die Frage ist, gibt es noch andere Regeln, die ab jetzt beginnen? Die Antwort lautet diesem Hadith, ja. Abu Sha'tha sagte, wir waren mit Abu Huraira radiallahu anhu in der Moschee, als ein Mann hinausging, während der Muadzin den Adhan für das Asr-Gebet ausrief. Da sagte Abu Huraira, was den da angeht, so hat er sich Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam widersetzt. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, wenn jemand in der Moschee ist, nachdem der Adhan ausgerufen worden ist, hat er die Moschee danach nicht mehr zu verlassen, bis er das Fardgebet verrichtet hat. Die Weisheit ist offensichtlich, denn der Muslim ist angehalten, in der Gemeinschaft der Muslime zu beten. Und auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren es die Heuchler, die sich vom Gemeinschaftsgebet entfernt haben und es nicht verrichtet haben mit den Muslimen zusammen, außer die Gebete am helllichten Tag, wie das Asr und das Wuhr-Gebet und auch vielleicht das Maghrib-Gebet. Ansonsten Isha und Fajr fiel ihnen am schwersten und es ist eh dunkel, da sieht niemand ein. Und dann haben sie eben davon abgesehen, zu diesem Gebet zu eilen. Wir können aber natürlich auch eine Ausnahme machen bei diesem Hadith. Eine deutliche Ausnahme ist, wenn jemand etwas machen muss, um dieses Gebet ordnungsgemäß zu verrichten. Weil Sinn und Zweck ist ja, dass du mit der Gemeinschaft beten sollst. Aber wenn das nicht möglich ist, außer indem du die Moschee verlässt, dann muss diese Ausnahme auch erlaubt sein. Ein Beispiel dafür ist, wenn man kein Wudu hat, und den Wudu verrichtet, um wieder zurückzukehren. Insofern ist diese Angelegenheit vergleichbar mit einer anderen Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er in der Hajj war bei Mina und das Morgengebet Masjid al-Khayf verrichtet hat und nach dem Gebet er zwei Menschen in der Moschee gesehen hat, zwei Männer, die die das Gemeinschaftsgebet nicht mit ihnen verrichtet haben. Wir wissen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte nach hinten genauso schauen wie nach vorne. Und dann hat er sie nach vorne gerufen. In der Überlieferung hieß es, dass ihre Knie zitterten vor Angst. Und dann fragte er sie, sallallahu alaihi wasallam, was hat euch davon abgehalten, mit uns zu beten? Seid ihr keine Muslime? Was kann ja sein, dass jemand nur zuschaut und der will wissen, was diese Leute da machen? Ja? Oder interessiert sich für den Islam? Ja? Dann sagten sie, doch, aber wir haben schon an unserem Platz gebetet. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr in die Moschee kommt und ihr schon gebetet habt, aber eine Gemeinschaft am Beten ist, dann betet mit ihr mit und es wird euch als freiwilliges Gebet aufgeschrieben. Das heißt also, die Anordnung mitzubeten ist verpflichtend, weil dies die Gemeinschaft stärkt und alles andere Spaltung bedeutet. Ja? Und deswegen auch in diesem Fall hier, warum darf man die Moschee nicht verlassen? Weil es so aussieht, offensichtlich, dass du rausgegangen bist, wie der Shaitan die Moschee verlässt und abhaut, wenn der Adhan oder der Iqama ertönt. Was gibt es offensichtlich? Offensichtlich willst du nicht mit der Gemeinschaft beten, außer du willst den Wudu erneuern. Oder das sind Ausnahmen, das ist nicht unser Thema. Aber es ging offensichtlich hier um jemanden, der weggegangen ist und nicht mitbetet. Vielleicht sagt er, ich habe schon gebetet und ich gehe. Ja, keiner seiner hat gebetet und will weggehen, das geht nicht. Und dann, man muss mit der, normalerweise sind ja die Gemeinschaftsgebete, normalerweise ist nach der Fajr-Zeit eine Zeit, in der man nicht mehr freiwillig beten darf. Aber die islamische Scharia hat diese Sache so streng gesehen, dass man trotzdem in der Gemeinschaft, obwohl es für dich eigentlich eine verbotene Zeit ist, trotzdem danach beten muss und dies als eine, kann man sagen, entweder als eine Ausnahme gesehen hat oder auch nicht als Ausnahme, weil es für dich verpflichtend ist, dann ist es eh für dich keine Ausnahme im eigenen Sinn. Wallahu a'lam. 43. Der Muadzin wartet auf den Imam. Jabir ibn Samura radiallahu anhu sagte, Bilal radiallahu anhu pflegte den Adhan auszurufen und dann abzuwarten. Wenn er dann sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam herauskam, rief er die Iqama aus. Dieser Hadith, auch wenn er ein Dreizeiler ist, ist aber von großer Bedeutung. Denn er weist darauf hin, dass es eine Kommunikation zwischen dem Imam und dem Muadzin gibt. Und dass der Imam derjenige ist, der entscheidet, wann das Gebet stattfindet. Der Imam in einer Gemeinschaft als zentrale Figur, zu dem die Nachrichten alle letztendlich gelangen in einer Gemeinschaft. Wenn etwas Gutes passiert, es wird wie ein Filter, kommt es am Ende, wie ein Trichter, meine ich, kommt es am Ende zu ihm. Und wenn es mal Schlechtes passiert, erst recht. Ja? Das ist, und deswegen sind bei ihm Informationen automatisch, die nicht bei allen anderen Leuten sind. Also es ist ja unvorstellbar, dass in einer Gemeinschaft irgendetwas stattfindet, Gäste kommen, gerade damals eine Delegation aus irgendeinem Stamm, oder irgendetwas Wichtiges passiert, ohne dass die wichtigste Person in der Gemeinschaft nicht davon Bescheid weiß. Ja? Und deswegen kann es sein, dass der Imam manchmal das Gebet hinausschiebt, manchmal das Gebet früher verrichtet. Das macht er dann nicht aus Eigennutz, sondern macht das aufgrund der Vorteile, die in diesem Fall überwiegen. Ja? Und deswegen es ist wichtig, dass derjenige, der diese Position des Muadzin einnimmt und diese Aufgabe auch gewissenhaft ausführen möchte, dass er diese Sachen lernt. Es geht einfach nicht nur, darum, das Mikrofon zu nehmen und den Text aufzusagen. Ja? Weil es kann ja sein, ich gebe euch ein Beispiel, Bilal radiallahu ta'ala anhu hat ja immer den Propheten sallallahu alaihi wasallam Erlaubnis gefragt. Darf ich den Adhan ausrufen oder nicht? Und einmal sagt er zu ihm, nein, warte, bis es kühler wird. Deswegen, diese das nennt man Fiqh al-Adhan, dass man auch versteht den Sinn und Zweck des Adhan. Sinn und Zweck des Adhan ist nicht nur den Leuten sagen, jetzt ist die Gebetszeit eingetroffen, sondern Sinn und Zweck ist auch den Leuten zu sagen, kommt jetzt zum Beten. Der Unterschied ist klein, aber fein. Weil wenn du den Leuten sagst, komm jetzt zum Beten, also wenn du den Adhan ausrufst, sagst du den Leuten, komm jetzt zum Beten. Aber vielleicht wollen sie gar nicht jetzt beten. Vielleicht ist gerade das Abendessen serviert worden oder gibt es gerade in Moscheen, Leute treffen sich und jemand hat zum Beispiel Essen zubereitet und das Essen ist gerade warm. Weil warum sollen die Leute jetzt alle aufstehen, Essen liegen lassen und beten gehen? Warum? Du hast doch Alhamdulillah eine Gebetsspanne von bis. Okay? Und derjenige, der sich Mühe gemacht hat und das extra zubereitet hat, warum willst du ihnen das antun? Ja? Erstmal essen und dann kann man immer noch zum Gebet ausrufen. Weil manche Leute sagen, lass uns ein Gebet ausrufen, ja, und danach machen wir weiter sozusagen. Ja, du bringst Leute in Bedrängnis. Die Leute denken jetzt, müssen schnell essen und fertig sein. Ja, wenn es um Essen jetzt geht. Ja. Aber deswegen, die Sachen sollten immer mit dem Adhan abgenommen. Ideal natürlich, wenn in einer Moschee es eine Person gibt, die dafür verantwortlich ist. Und das hat es damals gegeben, Menschen wie Bilal radiallahu anhu, die ihre Zeit geopfert haben für diese Angelegenheit und dafür keinen Cent genommen haben. Und trotzdem nachts die Sterne beobachtet haben, um zu wissen, wann die Fajr-Zeit eintrifft. Und fünf Gebete. Das heißt, in der Regel hat er niemals einen durchgehenden Schlaf. Weil er muss ja immer aufpassen, dass eine Gebetszeit eintritt. Natürlich haben die sich auch abgewechselt, wie wir gesehen haben. Wir haben ja mehr Abdullah bin Zaid und Ibn Maktoum und so. Die haben sich abgewechselt. Aber, und Abu Mahdura, ne, wir haben mindestens 4 Muadhin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber diese Angelegenheit ist von großer Bedeutung. Und und diese Aufgabe, wie ich gesagt habe, es geht nicht nur um den Akt der Ibadah, sondern es geht auch um die Interaktion mit dem Imam. Und erwartete, und auch die Leute damals wurden manchmal unruhig und haben dann geklopft oder gerufen oder weiß nicht was, wann beten wir und so. Das gab es immer, also auch schon damals. Okay. Aber natürlich der gläubige Muslim weiß, dass er solange er auf das Gebet wartet, er sich in einem Gebet befindet. Also musst du dich entsprechend verhalten. Und es spricht nichts dagegen, dass man fragt und erinnert. Das ist kein Problem. Man kann ja den Imam erinnern, wenn zum Beispiel das Gebet sei. Aber es muss halt immer mit Anstand geschehen, weil es ja vielleicht einen Grund gibt, warum er das gemacht hat. Und davon gehst du ja aus. Ja. Davon gehst du ja letztendlich aus. Wie gesagt, Bilal radiallahu anhu, erst wenn er sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinauskam, dann, das macht man, wenn man davon ausgeht, dass der Imam auch kommt. Ansonsten, wenn man weiß, dass der Imam verreist ist, man weiß, dass der Imam nicht kommen wird, aus welchen Gründen auch immer, oder hat einem die Erlaubnis gegeben, den Iqama auszurufen, wenn eine gewisse Zeitspanne verstrichen ist, dann spricht nichts dagegen und dann kann man den Adhan aussprechen. Die Aqama ausrufen. 44. Der Tathweeb, auf Deutsch Wiederholung. 538. Mujahid, rahimahullah, sagte, ich war mit Ibn Umar zusammen, als ein Mann im Dhuhr und Asr-Gebet den Tathweeb sprach. Da sagte er, bring uns hinaus von hier, denn dies ist eine Bid'ah. Der Tathweeb, wie wir sehen können, in der Fußnote, Wiederholung, ja, kann sich entweder beziehen, entweder auf die Iqama oder beziehen auf die Aussage As-Salatu Khayrum min al-Naum im Adhan des Fajr-Gebetes. Und in der Überlieferung sehen wir nicht, ob es um den Adhan oder ob es um die Iqama geht. Aber Es ist ja irrelevant, weil wir kennen diesen Ausdruck As-salatu khayrun min an-nawm nur in Bezug auf das Fajr-Gebet. Okay? Und deswegen das zeigt, dass diese überlieferten Texte beim Adhan so zu übernehmen sind, wie sie überliefert worden, dass man nicht das Recht hat, was hinzuzufügen. Ja, aber es gibt immer Menschen, die erfinderisch sind und die Sachen hinzufügen. Und der eine sagt, die Leute schlafen heutzutage nachmittags, deswegen sage ich auch As-salatu khayrun min an-nawm, schlafen ist besser als beten. Und die nächsten schlafen vor Isha, weil die Nacht sehr kurz ist, wie ihr wisst, ja, in Europa. Und deswegen diese Tür, die öffnen wir gar nicht, sondern wir nehmen die Gottesdienste so, wie sie sind, ohne etwas daran zu ändern. Und Ibn Umar radhiyallahu anhu wollte nicht einmal in dieser Moschee beten, weil dort diese Neuerung stattfindet. Wallahu a'lam. Aber wir profitieren davon, dass er diese Neuerung beim Namen genannt hat, dass er, sagt, Ukhruj bina fa inna hadihi bid'ah. Und natürlich müssen wir auch solche Hadithe so verstehen, wie sie sind. Das heißt also, genauso wie du siehst, dass er das gesagt hat, fa inna hadihi bid'ah, das ist ja kein Problem, das ist ja logisch, dass es eine Erneuerung ist. Man darf ja nichts hinzufügen bei den Gottesdiensten, das ist ja nicht das Thema. Aber die Sache jetzt zum Beispiel, dass er sagt, ich bete deswegen nicht in dieser Moschee, dich jetzt zu vergleichen, deine Position zu vergleichen mit Ibn Umar oder anderen Imamen, wenn sie solche Sachen machen, das ist nicht das Gleiche. Weil sie machen das, weil sie Vorbilder sind. Und wenn sie bleiben würden und nichts sagen würden, wäre dies eine Zustimmung. Ja, wäre dies eine Zustimmung. Aber ich sag mal, es ist der 0815 Muslim, dem die Leute eh nicht folgen und dem die Leute auch nicht fragen, wenn es um eine Fatwa geht, weil bei ihm die Sache ist anders. Ja. Und das heißt ja auch, und es wäre ja auch interessant zu sehen, wie ging die Sache weiter. Ja, haben sie dann diese Sache unterlassen oder haben sie die Sache nicht unterlassen und wie ist er dann damit umgegangen? Weil die Überlieferung sagt nichts darüber. Aber die Tatsache, dass einer wie Abdullah ibn Umar, der ja zu den Gelehrten unter den, auch wenn er unter den jungen Gelehrten gehört, aber er gehört sicherlich zu den Gelehrten des Sahaba, die viele Überlieferungen kennen, hat eine Vorbildfunktion. Und das gleiche, die gleiche Thematik kennt man auch unter, im Fiqh die Angelegenheit, wenn jemand, Gott bewahre, sich das Leben genommen hat zum Beispiel, wie ist das dann mit dem Totengebet? Soll der Imam der Muslime das Totengebet verrichten für ihn oder nicht verrichten für ihn? Ja? Weil das ist eine Angelegenheit, die, dass das Totengebet für ihn verrichtet wird, das steht außer Frage, wird verrichtet. Ja? Aber sollen die Angesehenen, das ist der Imam der Muslime, damit meint man nicht den Imam der Moschee, sondern meint man damit das Oberhaupt, Staatsoberhaupt, ja? Ist es angebracht, dass so einer extra erscheint und das Gebet verrichtet? Sicherlich nein. Das ist ein anderer Aspekt, als ob das Gebet an sich verrichtet wird. Deswegen, dass man diese Hadithe auch nicht falsch versteht und sagt, deswegen die anderen, weil du hast ja auch Ibn Umar, was mit den anderen Sahaba? Du hast Ibn Umar ja gehört, ja, was mit den anderen? Ja, was mit anderen? Die waren alle, sind auch mit alle raus. Die Überlieferung sagt das nicht. Und die haben dann die Moschee leer gelassen, Khalas? Nein. Er macht diese Aktion, damit die Leute diese Bid'ah unterlassen und dann ist gut, fertig, unterlassen. Und die Leute damals haben auf ihre Gelehrten gehört. 45. Wenn die Iqama ausgerufen wurde, der Imam aber noch nicht da ist. Abu Qatada, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Iqama ausgerufen wurde, dann steht nicht auf, bevor ihr mich seht. Nächsten, in dieser Version heißt es, steht nicht auf, bevor ihr mich seht, und dann steht beruhigten Herzens auf. In dieser Überlieferung sagte er, sallallahu alaihi wasallam, إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةَ فَلَا تَقُومُ حَتَّى تَرَوْنِي. Und, denn es kann ja sein, dass der Muadzin dachte, der Imam betritt die Moschee. Das ist verwechselt, weil damals manchmal dachten sie, wenn der Vorhang sich bewegt, bei der Kammer des Propheten, dann dachten sie, dass er jetzt rauskommt. Ja? Aber vielleicht war es ein Wind, vielleicht war es eine Katze, die es bewegt hat. Aber wenn normalerweise ist es der Fall, du gehst davon aus, und dann plötzlich ist es doch nicht der Fall gewesen, dann das ist kein Problem. Damit die Leute aber nicht in Bedrängnis geraten, aufgrund des Fehlers, der passiert ist, sollen die Leute einfach sitzen bleiben. Die Leute sollen einfach sitzen bleiben, aber erst aufstehen, wenn sie den Imam sehen. Weil um ihn geht es letztendlich. In dieser Version heißt es, bis ihr seht, dass ich herausgekommen bin. Aber Dawud sagte, dass ich herausgekommen bin. Hat niemand außer Ma'mar erwähnt. Ibn Uyayna hat ihn über Ma'mar berichtet, dabei nicht, dass ich herausgekommen bin, gesagt. Das ist ein unterschiedlicher Wortlaut, dieser Überlieferung. Wallahu a'lam. 541, Abu Huraira berichtet, radiallahu anhu, dass man einmal für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Iqama für das Gebet ausrief. Und die Leute dann ihre Plätze noch vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einnahmen. In dieser Überlieferung, zeigt die Bedrängnis, in der die Leute geraten, denn sie stellen sich hin und sie warten und der Imam war noch nicht da. Und sie bedrängen sich selbst und sie bedrängen den Imam ebenfalls, weil er hört oder sieht oder mitbekommt, dass die Leute sich schon aufgestellt haben. Er aber noch gar nicht vorhatte, rauszukommen, weil vielleicht noch den Wudu noch nicht verrichtet hat. Vielleicht will er den Leuten noch Zeit lassen, Sunna zu beten oder ähnliches. Ja. Deswegen, das ist offensichtlich der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage getroffen hat. Humayd sagte, ich fragte Thabit al-Bunani, rahimahullah, über jemanden, der nach der Iqama noch spricht. Da erzählte er mir, dass Anas ibn Malik sagte, einmal wurde Iqama ausgerufen, dann kam ein Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und hielt ihn auf, nachdem die Iqama schon ausgerufen worden war. In diesem Fall lautet also die Frage, darf man reden, nachdem die Iqama ausgerufen worden ist, oder darf man nicht mehr reden? Auch eine Frage ist, darf man reden zwischen den zwei Khutba oder darf man nicht reden? Ja? Und die Antwort lautet, man darf. Also wenn die Iqama ausgerufen worden ist, ist es noch keine Zeit, in der es verboten ist zu sprechen, sondern der Takbir bringt dich in den sogenannten Ihram-Zustand, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, وَتَكْبِيرُهَا التَّحْرِيمُ und das heißt, du gerätst in den Ihram-Zustand, in diesen Weihe-Zustand oder in den Haram-Zustand. Haram deswegen, weil bestimmte Dinge jetzt verboten sind, wie das Reden, und darum geht es ja. Denn früher war es so, am Anfang Islam war es so, dass man gebetet hat und miteinander geredet hat im Gebet. Also das Gebet, wie wenn jemand vorbeten würde, eine Predigt halten würde, und man unterhält sich und hört ab und zu und so, ja. Aber bis dann die Ayah im Koran al-Karim kam, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, dann, das heißt, stellt euch für Allah demütig auf, dann wurde, das sagte der Überlieferer, dann ist uns verboten worden, zu sprechen und angeordnet worden, ruhig zu sein. Und vor der und die Phase, von der ihr spricht, ist ja nach der Iqama und vor dem Takbir vom Salah, ersten Takbir. Und da ist noch keine Tahrim-Zeit, deswegen darf man dieser Zeit noch sprechen. Aber natürlich, die Überlieferung selbst weist darauf hin, dass man nicht einfach grundlos sprechen soll, weil die Leute wollen sich jetzt aufs Gebet konzentrieren, die wollen sich jetzt hinstellen und der Imam hat eventuell noch ein paar Sachen zu sagen, wie zum Beispiel reit euch oder ähnliches, oder vielleicht muss er manchmal den Leuten was erklären, wie sie das Gebet verrichten sollen, wenn es neue Muslime sind. War in diesem Fall, weil auch in dieser Überlieferung geht es ja darum, dass jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufhielt, weil er ein dringendes Anliegen hatte und der Prophet sah alaihi salatu wasallam, dass es wichtiger ist, jetzt ist, sich mit ihm zu beschäftigen, als dass die Leute reden. Und das ist auch sehr wichtig, dass man hier auch dem Imam vertraut. Wenn der Imam dann sich in eine Ecke stellt und mit jemandem redet, ja, dass man davon ausgeht, dass er hier etwas Wichtiges zu tun hat und dass man eben sich in Geduld übt, bevor man ihn in Bedrängnis bringt und ihm sagt, können wir beten oder ähnliches. Kahmas sagte, wir standen in Mina zum Salah auf, obwohl der Imam noch nicht gekommen war. Manche von uns setzten sich dann wieder hin. Da sagte ein alter Mann aus Kufa zu mir, warum setzt du dich hin? Ich sagte, Ibn Buraida sagte, das bedeutet es, mit hoch erhobenem Kopf zu stehen. Da sagte mir der alte Mann, Abdurrahman ibn Ausaja berichtete mir über Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, folgendes. Er sagte, zur Zeit des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, standen wir einmal lange in der Reihe, bis er den Takbir sprach. Und er sagte, die Engel beten für diejenigen, die in den ersten Reihen stehen. Kein Schritt ist Allah lieber als der, durch den man eine Reihe verbindet. Noch einmal. Die Überlieferung ist daif, aber trotzdem schauen wir uns an, ob wir davon profitieren können. Kahmas sagte, wir standen in Mina zum Salah auf. Mina ist eine Ortschaft in der Nähe von Mekka, eine von den vier Ortschaften, die man sich während der Hajj bewegen muss. Wir standen, also das Mina, Muzdalifa, Arafat und Mekka. Wir standen in Mina zum Salah auf, obwohl der Imam noch nicht gekommen war. Manche von uns setzten sich dann wieder hin. Da sagte ein alter Mann aus Kufa, warum setzt du dich hin? Ich sagte, Ibn Buraida sagte, das bedeutet es, mit hoch erhobenem Kopf zu stehen. Sehen wir in der Fußnote, die Beschreibung von Leuten, die ohne zu begreifen, worum es geht, dastehen und umherschauen. Okay? Ibn Buraida ist ja nicht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Also beruft sich jetzt hier auf einen Sahabi offensichtlich. Okay? Und dann sagte der alte Mann, wir wissen nicht, wer dieser alte Mann ist, ja? Abdurrahman ibn Ausaja berichtete mir über Al-Bara ibn Azib. So, und das zeigt uns, dass der alte Mann ist kein Sahabi. Okay, er ist kein Sahabi. Weil wenn er ein Sahabi wäre, dann wäre seine Überlieferung über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Richtig? Vielleicht ist das die Schwachstelle in der Überlieferung. Wallahu a'lam. Aber er sagte, Abdurrahman ibn Ausaja berichtete mir über Al-Bara ibn Azib folgendes. Er sagte, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam standen wir einmal lange in der Reihe, bis er den Takbir sprach. Also er will jetzt begründen, warum man sich schon früh hinstellt und einfach nur steht und wartet. Er sagte, die Engel beten für diejenigen, die in den ersten Reihen stehen. Kein Schritt ist Allah lieber als der, durch den man eine Reihe verbindet. Wir sagen erstens, widerspricht diese Überlieferung der Überlieferung, die wir vorher gesehen haben, steht nicht auf, bis ihr mich seht. La taqumu hatta tarawni. Zweitens, selbst wenn diese Überlieferung authentisch wäre, widerspricht sie ja nicht dem, was wir sagen. Ja? Weil es geht ja hier, uns geht es ja nicht darum, dass man nicht in der ersten Reihe betet. Du kannst dich ja hinsetzen in der ersten Reihe und dann, wenn da rausgerufen wird, Iqama, stehst du auf. Okay? Das heißt, auch diese Aussage als Argument zu benutzen, aufzustehen, sobald die Iqama ertönt, ist nicht sauber. Also die Argumentation passt nicht, sie hinkt. Ja. Hier geht es um den Vorzug in der ersten Reihe zu beten. Und das ist ein ganz anderes Thema, als dass man, wann man aufsteht, wenn die Iqama ertönt. Anas berichtet, radiallahu anhu, einmal wurde die Iqama ausgerufen, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam neben der Moschee mit jemandem sprach. Er stellte sich dann erst zum Gebet auf, als die Leute schon eingeschlafen waren. In dieser Überlieferung sehen wir, dass der normale Ablauf ist zwar, nach der Iqama direkt zu beten, aber wenn der Imam sieht, dass es etwas Wichtigeres gibt, dann darf man das hinausschieben. Und offensichtlich gab es etwas sehr Wichtiges, bis schon manche Leute eingeschlafen waren. Es muss nicht sein, dass sie über die eingeschlafen machen, auch sein, dass sie den Anschein machten, eingeschlafen zu sein. In manchen Überlieferungen heißt dann, dass sie gebetet haben, ohne den Wudu neu zu machen, so etwas. Aber diese Überlieferungen sind unklar. Die Überlieferungen sind unklar. Klar ist, wenn man geschlafen hat, muss man den Wudu erneuern. Das ist klar. Okay? Aber wenn jemand sagt, ich habe gesehen, wie er geschlafen hat und dann hat er gebetet. Was du siehst, ist eine Sache, aber er schläft erst, wenn die Seele nicht mehr bei ihm ist. Das kannst du nicht sehen. Du kannst höchstens dem Anschein nach behaupten, dass jemand schläft. Das ist nur so viel zu, dass man jede Überlieferung den die Bedeutung zuteilt, die sie auch wirklich tatsächlich verdient. Ja. Weil sonst kommt man, sagt man, manche denken, dann gibt es Widersprüche, aber es sind eigentlich gar keine Widersprüche. Weil das ist zwar ein Hadith, aber nicht jeder Teil des Hadithes ist marfu'. Verstehst du? Also der Teil, dass der Prophet neben der Moschee stand und mit jemand Spar als Iqama ausgerufen wurde, das ist marfu'-Teil. Okay? Aber dass die Leute schon eingeschlafen waren, das ist eine Beschreibung von den Sahaba, die anwesend waren. Das ist Maruf. Ja? Du kannst höchstens daraus entnehmen, dass sie keine Sünde begangen haben, dass sie eingeschlafen sind, okay? Weil der Prophet hat nichts dazu gesagt. Aber wenn es jetzt die Sache mit dem Wudu ist, eine andere Thematik. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. طيب, nehmen wir die letzten zwei Überlieferungen noch, fast die gleichen. Salim Abu Nadr sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach der Iqama in der Moschee wenig Leute sah, wartete ab und betete noch nicht. Und wenn er eine Gruppe von Leuten sah, dann betete er mit ihnen. Diese Überlieferung ist, wie ihr seht, ist unauthentisch, aber es spricht ja nichts dagegen, danach zu handeln. Denn du musst ja nicht, also wenn der Imam rauskommt, weil er davon ausgeht, dass jetzt die Leute da sind und der Muadzin jetzt die Iqama ausruft. Und dann wird ihm klar, dass die meisten Leute, die sind gerade noch draußen aufgrund eines Ereignisses und wenn sie 5 Minuten warten, sind sie da oder 10 Minuten oder wie auch immer. Ja? Dann spricht er nichts dagegen, dass der Imam sagt, oder dass das Gebet ein wenig hinausschiebt, bis dann tatsächlich die Leute kommen. Denn beim Gemeinschaftsgebet ist ja sicherlich ein Ziel, dass man mit möglichst vielen Leuten in der Gemeinschaft betet. Sonst hätte er dann nicht das Gebet bei starker Hitze hinausgeschoben oder bei Regen und Nacht das Maghrib, im Isha-Gebet zusammengefasst. Weil er möchte, dass viele Leute da sind, also Sinn und Zweck. Deswegen, wenn dann wenige Leute da sind, war das nicht der Sinn und Zweck des Gemeinschaftsgebetes. Das ist wichtig, dass man das in Betracht zieht. Dasselbe über Ali ibn Abi Talib, nur mit anderem Isnad. Aber offensichtlich stärkt das nicht das, was vorher überliefert worden ist. Aber deswegen sage ich ja, die Überlieferungen manchmal, auch wenn sie nicht authentisch sind, aber sie stimmen überein mit dem, was sowieso der Fall ist. Ja, das ist also, der Imam entscheidet doch sowieso, wann das Gebet stattfindet. Ja? Insofern helfen uns die Überlieferungen, diese mindestens, also es gibt noch andere Vorteile, aber mindestens diese Fälle anzusprechen und davon zu profitieren. Ja? Und auch manche Gelehrte sagen, ich handle lieber nach einer Überlieferung, die eine Schwachstelle hat, als dass ich nach keiner Überlieferung handle. Versteht ihr? Als dass ich sozusagen mich auf keine Überlieferung stütze. Dann lieber habe ich irgendeinen Beweis. Denn dieser Beweis kann sich, er stimmt ja sowieso mit dem ein, was ursprünglich der Fall ist. Und es kann ja sein, dass er sich herausstellt, die Überlieferung doch noch, dass sie authentisch ist, weil man andere findet in anderen Büchern, die das stärkt und bekräftigt. Ich denke, das genügt für heute. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallam. Wa barak ala Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.